Montevideo ist keine Gegend für meinen Leo, denn man weiß, dort ist's heiß und zu schwül fürs Gefühl. Montevideo, nie mehr im Leben lass ich den Leo dir in die Nähe. Montevideo. Er war dort bei einer AG, da hätt er soll pflanzen Kaffee. Er hat aber gar nichts gepflanzt. Tango hat er getanzt. Was soll ich viel reden? Sie haben ihn zerfranst. Montevideo ist keine Gegend für meinen Leo, denn man weiß, dort ist's heiß und zu schwül fürs Gefühl. Montevideo, nie mehr im Leben lass ich den Leo dir in die Nähe. Montevideo. Montevideo, nie mehr im Leben lass ich den Leo dir in die Nähe. Montevideo. Leo.